Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Freizeitstätte Ofenerdiek. Ich bin der Markus. Ich bin Christoph. Und ihr habt schon gehört, die Eingangsmelodie war eine andere als sonst. Wir haben nämlich hier eine große Premiere. Erstmal haben wir wieder welche zugeschaltet. Wen haben wir denn in der Leitung? Den Timo. Ja, den Thomas. Jens. Und wen noch? Ja, der Thomas. Und den Jens. Okay, also wir müssen mal sechs Leute dabei. Ja, die Zuhörer sind vielleicht überrascht, warum sind da so viele Leute auf einem Haufen? Wir sind natürlich nicht alle zusammen in einem Raum, sondern Premiere, wir nehmen gerade auf in unserem Discord-Server. Da sind die anderen verteilt, jeder bei sich zu Hause und haben sich reingeschaltet und das nehmen wir dann auf. Also das ist heute die große Premiere. Aber wen haben wir denn da? Jetzt haben wir die Namen gehört. Warum seid ihr eigentlich in unserem neuen Podcast drin? Dann fange ich mal an. Mein Name ist Timo und ich bin der Gründer des Oldenburger Computermuseums. Ah, okay. Wen haben wir noch? Jetzt müssen wir wieder abzählen, wer als nächstes dran kommt. Ja, ich sag mal, ich möchte mal das Kamerakind hören. Ich habe gehört, du hast den Spitznamen Kamerakind. Wer ist gemeint? Ja, irgendwie müssen wir uns, glaube ich, absprechen, wer wann was sagt. Das ist etwas schwierig auf Distanz. Ja, also, dann kriegen wir schon hin. Also Kamerakind. Ich bin Thomas Kühling, aka Kamerakind. Ich glaube, den Titel habe ich mir irgendwie seit März letzten Jahres verdient und ja, bin im Computermuseum aktiv an verschiedenen Fronten und bin da jetzt seit bald 6 Jahren aktiv. Ja, also gesehen haben wir dich noch nicht beim Livestream, aber du hast immer dann die Kamera gehalten, richtig? Ja, im Wesentlichen. Also den einen oder anderen Stream habe ich dann auch mal vor der Kamera verbracht, aber tatsächlich fühle ich mich hinter der Kamera wohler, aber zum Beispiel beim Bildschirmtext habe ich mich dann auch nochmal vor der Kamera hingetraut, aber bin dann lieber hinter der Kamera. So, und dann haben wir noch den Jens in der Leitung. Jens, hau mal raus. Also ich bin der Jens Zrapski. Ich bin sozusagen das jüngste Mitglied in diesem Club, allerdings irgendwie auch das älteste. Ich bin erst seit 3 Jahren da, aber ich glaube, an Lebenserfahrung habe ich dann noch die meisten Jahre auf dem Buckel. Ich habe jetzt keine spezielle Funktion da. Ich war auch das eine oder andere Mal vor und hinter der Kamera im Livestream. Ansonsten, ja, was man halt im Museum so macht, ne? Ja. Also wir haben euch ja jetzt eingeladen zum Podcast, weil Christoph ja auch bei euch war. Jetzt kann der Christoph mal eben kurz erzählen, warum war Christoph bei euch im Oldenburger Computermuseum? Ja genau, ich war Anfang Dezember im Livestream vom Oldenburger Computermuseum und habe da unsere Eigenentwicklung vorgestellt, nämlich ein Spiel für das Nintendo Entertainment System. Und da das Ganze so gut funktioniert hat und wir ja auch so fasziniert waren von dem Computermuseum an sich, haben wir uns dazu entschlossen, hier nochmal einen Podcast aufzunehmen, um auch einfach mal mehr über euch zu erfahren. Ne? Ja, da komme ich schon zu meiner ersten Frage. Wie kommt man auf die Idee, ein Oldenburger Computermuseum zu gründen? Wer möchte dazu mal was erzählen? Timo. Das kann ich wahrscheinlich machen, weil ich ja derjenige bin, der es gegründet hat. Dann hau mal raus, du. Wie macht man sowas denn? Wie gründet man ein Museum? indem man es will und macht. Das ist vielleicht erstmal das Wichtigste. Also eine Idee haben und dann umsetzen ist schon mal ganz vorneweg. Wenn man diese Idee hat und bereits über eine Sammlung verfügt, ist das mit dem Museum sogar noch einfacher. Und über diese Sammlung verfüge ich, weil ich irgendwie Mitte der 90er Jahre angefangen habe, den Quatsch zu sammeln. Da waren die noch gar nicht so alt, beziehungsweise da waren die gerade noch aktiv. So, das war noch gar nicht. Ja, der Retro-Stempel war noch nicht gegeben. Aber je länger man so einen Quatsch behält, desto retroartiger wird es. Und ich bin mit diesem Zeug aufgewachsen und für mich hat das irgendwie diesen 80er-Charme und Kindheitscharme irgendwie. Und dann habe ich also 2008 war das dann, das heißt 95 angefangen zu sammeln und dann 13 Jahre später erst die Idee bekommen, aus meiner privaten Sammlung eine Ausstellung zu machen. Und erstaunlicherweise darf man einfach das Wort Museum benutzen. Auch das Wort Oldenburg war irgendwie nicht weiter geschützt. Und so habe ich das dann Oldenburger Computermuseum getauft, einen kleinen Laden in der Oldenburger Innenstadt angemietet. Das waren so 50, 60 Quadratmeter so um die Ecke. Da haben wir dann die Geräte reingeräumt und behauptet, es wäre ein Museum. Und haben dann immer abends nach Feierabend, immer wenn wir von unserem normalen Job Feierabend hatten, uns da hingesetzt und hatten dann Öffnungszeiten. So war das. Und das hat sich jetzt 13 Jahre lang entwickelt. Ja, da kann man ja sich schon ausmalen, da steckt viel Herzblut drin, ne? Ja, ohne dem geht's nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend. Ihr sprecht immer von Hands-on-Ausstellung. Was bezeichnet das eigentlich? Also Hands-on ist ja eigentlich eher ein englischer Begriff, bedeutet einfach, dass die Geräte, die wir ausstellen, halt auch funktionieren und vor allen Dingen auch von den Gästen genutzt werden können. Also wir werden da wirklich explizit drum, dass die Gäste, die bei uns ins Museum reinkommen und sich die Geräte angucken, diese auch nutzen sollen am liebsten, damit sie auch einfach mal ein Feeling kriegen für die Geräte, wie lassen die sich bedienen, wie lässt sich das Basic bedienen, auch ein Gefühl für die Haptik bekommen. Und das ist halt auch so der Hintergrund des Hands-on an der Stelle, dass man wirklich auch die Geräte, die wir dort ausstellen, dass sie funktionieren und auch von den Gästen benutzt werden können. Ja, das hat ja auf jeden Fall viel Anreiz auch für die Besucher, ne? Also das ist ja noch eine ganz andere Qualität, wie man das sonst aus dem Museum kennt, dass man selber ausprobieren kann. Das ist doch sehr attraktiv, vielleicht auch für unsere Jugendlichen ganz, ganz besonders, ne? Was haben denn Jugendliche für Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu kommen? Habt ihr irgendwelche Jugendprojekte oder Jugendschnittstellen, wo besonders Jugend involviert ist? Also erstmal grundsätzlich haben wir natürlich keine Altersbegrenzung oder sowas. Das heißt, wenn Jugendliche zu uns kommen und jetzt vordergründig gar nicht an dem Musealen so interessiert sind und sagen, oh, guck mal, 1973 war dies und das, sondern erstmal nur zocken wollen an alten Geräten und gucken, wie so Pac-Man im Original läuft. Also wir haben ja auch Flipper da und irgendwie diese Original-Aufstellerautomaten und diese Klassiker mal im Original spielen wollen, dann ist das ja ein schöner erster Schritt. Also wir haben bestimmt diverse Besucher und auch Vereinsmitglieder, die erstmal vordergründig erstmal nur aus dem Grund Mitglied sind und auch zu uns kommen. Jetzt gar nicht so sagen, ja, wir müssen jetzt aber auch noch hier forschen und gucken und Handbücher durchlesen und sowas. Das ist gar nicht notwendig. Und im Speziellen bieten wir in Kooperation mit dem Verein, der auch bei uns im Haus ist, dem Hackspace, auch Programmierkurse an. Wäre das was, was Jens noch ein bisschen als der Programmierer von uns ein bisschen genauer erklären kann? Ja gut, was heißt Programmierkurse? Ja, das ist ja so ein Projekt, um die Jugend überhaupt für den Computer und etwas mit dem Computer zu machen, zu geistern. Und da kommen dann halt, können Kinder ab einem gewissen Alter, können dann zu uns kommen, beziehungsweise zum Hackspace und können sich selbst für ein Projekt entscheiden, was sie gerne umsetzen möchten und können das dann sozusagen unter Anleitung selbst umsetzen. Und wenn sie damit fertig sind, stellen sie es auch der ganzen Gruppe vor. Also das ja, soll eigentlich so ein bisschen die jüngere Generation für das ganze Thema auch ein bisschen begeistern. Ja, ich höre aber auch raus, du sagst es schon wieder länger her, ihr habt natürlich unter Corona natürlich auch zu leiden, ne? Ich denke mal, Besucher können nicht kommen und die Kurse sind auch mal alle ausgefallen. Richtig? Genau, wir hatten natürlich einiges geplant, aber unser Museum ist seit März 2020 geschlossen. Das heißt, Besucher gibt es, also wir haben auch im Sommer zwischendurch nicht mehr aufgehabt, wie es die staatlichen Museen hatten, sondern wir haben jetzt durchgehend seit März dicht und es wird dann wohl, also locker bis März und weiter auch noch dicht sein. Wir nehmen das jetzt hier ja gerade im Januar 21 auf und mit dem Wissensstand von heute würde ich sagen, vor Sommer diesen Jahres werden wir auch wieder nicht wieder öffnen können. Aber wir haben uns ja schon im März etwas überlegt, wie wir unsere Besucher trotzdem erreichen und sie auch etwas von uns haben. Und so sind wir uns dann auf die Idee gekommen, anfangs wöchentlich, mittlerweile 14-tägig, einen Livestream aus dem Museum zu produzieren. Genau, das wollten wir nämlich gerade auch fragen. Wie kann man euch den jetzt noch erreichen oder euch folgen? Und das geht ja über den Livestream, ne? Wann strahlt ihr den nochmal aus? Also wir sind momentan dienstagsabends von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr live und eben dann im 14-tägigen Ablauf. Und dann sind Kamerakind Thomas, es tut mir leid, das muss ich jetzt einfach immer wieder sagen. Alles gut, ich habe mich da schon mit angefreundet. Wunderbar. Und meistens ich und vielleicht noch jemand Drittes, wenn wir es mit dem Abstand hinkriegen, vor Ort und erzählen etwas zu einem Museumsthema oder gucken uns einfach Geräte genauer an oder setzen uns vor ein Gerät und schmeißen Spiele an oder sowas. Also wirklich das, was vielleicht auch die Besucher bei uns wahllos oder gezielt ausprobieren würden, versuchen wir dann in Form dieses Livestreams zu zeigen, um so ein bisschen dieses Hands-on-Gefühl rüberzubringen, auch wenn die Leute natürlich momentan nicht zu uns kommen können. Und das kommt sehr gut an. Vor allen Dingen erreichen wir, wie vielleicht ihr mit eurem Podcast auch, Menschen, die gar nicht hier in der Stadt sind und sich schon immer mal gewünscht haben, mal vorbeizukommen, in Kontakt zu kommen und das jetzt über diese Videos können. Und wer bei Facebook live nicht zuschauen kann oder wer das zeitlich nicht hinkriegt oder keinen Facebook-Account hat, der kann sich all diese Aufzeichnungen auch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Ja, haben wir auch schon gemacht, ne? Genau. Wir teilen das ja auch mal fleißig. Gibt es eigentlich in Deutschland noch andere Computermuseen, die irgendwie privat oder als Verein auftreten? Seid ihr da in Verbindung? Gibt es da noch welche? Ja, es gibt eine intensive Sammlerszene und es gibt auch einige Ausstellungen. Und von Jens glaube ich mich zu erinnern, dass er auch mal in einem dieser Museen war. Im Binarium warst du doch, oder? Im Binarium war das, ja. Es ist ein bisschen musealer, das heißt, es ist ein bisschen mehr darauf getrimmt, die ganzen Geräte und Zubehör und sowas auszustellen. Sie haben auch ein bisschen Hands-on, das heißt, die ein oder andere Maschine steht auf dem 64, den man dann mal so ein bisschen bedienen kann, oder ein Amiga steht da irgendwo in der Gegend rum, aber sagen wir mal, im Großen und Ganzen ist es doch eher die Ausstellung von Geräten und ein bisschen mehr Informationen drumherum. Ja, also das ist allerdings jetzt auch schon, muss ich sagen, 2 Jahre her, dass ich da war. Das kann sich natürlich auch ein bisschen geändert haben. Okay, aber man kann schon sagen, das ist für Oldenburg schon was Besonderes, dass wir ein Computermuseum haben. Die Kombination Computermuseum und Hands-on ist schon ziemlich einmalig. Also es gibt sicherlich noch andere Museen. Das Technikmuseum in Berlin zum Beispiel stellt ja auch diverse Exponate an alten Computern aus. Aber dass die ausgestellt werden, eingeschaltet werden und auch benutzt werden können, das ist, ich glaube, sogar einmalig, Timo, ne? Genau, also in dem Umfang ist es auf alle Fälle einmalig. Natürlich gibt es in anderen Museen wie in Kiel, die haben auch eine Computerschausammlung, oder das große Computermuseum in Paderborn, das Nixdorf Forum in Paderborn, die haben natürlich viel größere Flächen, sind ganz anders finanziell aufgestellt, die gibt es auch länger als uns. Aber ich habe noch keine andere Computerausstellung gesehen, bei der alle Geräte ausnahmslos einzuschalten sind. Und wenn man sich einfach ohne Glas dazwischen, ne, oder Vitrine oder wie auch immer an die Geräte setzen kann, Schubladen aufmachen kann, Kassetten anlegen, Module laden, wie auch immer. Wir haben ja auch immer 24 Spielkonsolen spielbereit ausgestellt. Das gibt es wirklich nur bei uns. Und ich weiß noch von einem oder zwei weiteren Museen in Großbritannien, die das ähnlich handhaben. Und ich meine, irgendwo in Polen soll es auch noch eins geben, aber da, also die habe ich auch leider über soziale Medien nicht so im Blick, dass ich das so genau weiß. Aber es gibt ein sehr, sehr ähnliches Museum in den Niederlanden. Also das Konzept kommt schon, die kamen auch alle nach uns, was mich ein bisschen stolz macht, dass wir als Erste mit dem Konzept sehr konsequent da waren. Aber ich finde es natürlich super, dass dieser Fable für die Geräte und auch der Wunsch, dass jüngeren Menschen, die jetzt mit Touchscreens aufwachsen, nahezubringen, dass das eben nicht normal ist, dass das Internet einfach da ist und dass es ein WLAN gibt und dass man einfach Dinge googeln kann oder in der Wikipedia nachgucken kann. Und alles, was wir ausstellen, ist halt aus der Zeit davor. Das ist auch tatsächlich so das Spannende und auch das Herausfordernde zugleich. Also spannend, weil man auch sehr interessant beobachten kann, wie die Gäste teilweise mit den Geräten umgehen und auch so ihre ersten Erfahrungen zum Beispiel mit einem Commodore C64 oder so gewinnen und dann erstmal herausfinden müssen, wie sie dann überhaupt ein Spiel laden können. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal auf die Starterhandbücher eingehen, aber es ist halt einmal spannend zu beobachten und andererseits ist es die Herausforderung, die Geräte halt auch im Schuss zu halten, weil wir halt natürlich schon einen gewissen Verschleiß an Geräten haben und die Geräte je nachdem halt auch typische Alterskrankheiten haben, wie gewisse Tastaturen gehen kaputt oder Monitore halten nicht über die Zeit hin so lange. Die müssen halt auch instand gehalten werden und wenn ich alleine daran erinnere, wir haben jetzt, glaube ich, gerade angefangen bei den Commodore PET die Tastatur zu erneuern. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, das glaube ich, aber ihr habt gerade schon mal ein ganz anderes Thema angesprochen, was mich auch interessiert. Und zwar habt ihr über die Finanzierung gesprochen. Und wir haben uns auch gefragt, wie finanziert sich das Ganze und wie kann man euch unterstützen? Also zum Glück kann ich sagen, geht es uns, obwohl wir jetzt fast ein Jahr geschlossen haben, finanziell immer noch gut. Das muss man erstmal vorweg schicken. Es ist nicht so wie bei anderen Häusern, die schon Hilfeaufrufe, Spendenaufrufe und sowas auf ihren Seiten gepostet haben. Das haben wir noch nicht getan und es ist auch noch nicht notwendig. Wir sind ein Verein, das heißt, man kann Vereinsmitglied werden und davon haben auch schon über 200 Menschen Gebrauch gemacht von dieser Möglichkeit. Mhm. Wir haben also Einkünfte durch unsere Vereinsmitglieder und deren Beiträge. Ja. Man kann den Beitrag übrigens selber wählen, gerade wenn jetzt irgendwie Schüler, Studenten, Jugendliche zuhören. Ab 1 € im Monat, also 12 € im Jahr, kann man bei uns Mitglied werden. Alles darüber hinaus ist freiwillig. Mhm. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Dann haben wir seit einigen Jahren, also eigentlich seitdem wir in das größere Museum umgezogen sind, das habe ich gerade eben noch gar nicht zu Ende erzählt, nach den ersten 5 Jahren in diesem Ladengeschäft in der Fußgängerzone sind wir umgezogen in ein etwas größeres Gefilde. Jetzt haben wir über 600 Quadratmeter und stellen dort jetzt die Sachen aus. Und seitdem wir da sind, müssen wir eben auch regulär richtig, richtig gut Miete zahlen. Und da habe ich mir schon während der Umzugszeit ein paar Sponsoren aus der Wirtschaft gesucht, die auch Lust haben, bei uns uns finanziell zu unterstützen. Und auch die Stadt Oldenburg ist mit einem monatlichen Betrag dabei. Und aus dieser Mischung schaffen wir es halt, die laufenden Kosten auf alle Fälle zu halten. Und da ja momentan auch keine weiteren Kosten durch laufenden Betrieb anstehen, also keine Putzmittel, Getränke, was man so alles kaufen muss, wenn Leute im Museum sind, geht sich das momentan aus, wie der Österreicher sagen würde. Ja, sehr gut. Also ihr habt euch ja alle drei schon mal vorhin auch vorgestellt, kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe mir überlegt, wir können ja nochmal steckbriefmäßig so sagen, von wem von euch jeweils das Lieblingssystem ist und welches Lieblingsspiel man hat. Vielleicht auch so als Spielempfehlung für unsere Zuhörer im Lockdown. Welchen Klassiker müsste man gespielt haben? Muss ich sagen, von der ganzen Geschichte war mir schon der ST durchaus der liebste, weil ich da, weil der natürlich schon mal ein bisschen was konnte. Und da habe ich eigentlich auch wirklich das meiste gelernt, was ich heute kann. Ich bin heute Programmierer aus gutem Grund. Und sagen wir mal, die meisten Fähigkeiten habe ich auch tatsächlich auf dem Atari ST damals mir angeeignet. Ja, ansonsten, also was man beim ST, muss ich sagen, was man da unbedingt gespielt haben muss und vielleicht spielen sollte, ist Oxid. Das ist so ein kleines Spiel, wo man mit der Maus quasi eine Murmel da durch diverse Labyrinthe und so weiter schubsen muss. Und das hatte einen ganz gehörigen Suchtfaktor. Ja, sehr gut. Dann kann ja vielleicht das Kamerakind, ja, wie heißt der denn jetzt eigentlich richtig? Das weiß ich nicht. Aber ich nenne ihn das Kamerakind. Kann er vielleicht auch nochmal cool. Immer noch Thomas. Thomas. Im Personalausweis steht auch schon Kamerakind drin, also von daher kannst du das ruhig so sagen. Sehr gut. Dann Max, kannst du ja vielleicht nochmal weitermachen. Also es ist echt eine wahnsinnig schwere Frage, weil ich glaube, das hängt auch einfach stark damit zusammen, mit welchen Geräten man aufgewachsen ist. Na klar. Und, also mein erster PC oder Computer war ja der C64. Ja. Und der hat sich halt total eingeprägt, ne? Weil gerade da auch die Spielesammlung monströs groß war. Und das war schon so mein Lieblingssystem. Und da ist natürlich Jaina Sisters eigentlich so mein Favorit. Und ja. Später haben wir dann irgendwann einen Amiga bekommen. Und das war natürlich grafisch einfach nochmal ein riesen Meilenstein zu dem C64. Und da sind halt so Spiele wie Lotus zum Beispiel mehr hängen geblieben. Ne? Also ich spiele das heute zum Teil noch sehr gerne, weil es grafisch auch einfach noch ein schönes Spiel ist und auch ton- und musiktechnisch einfach schön ist. Ja. Nur durch das Computermuseum selbst erweitert man ja auch seinen Horizont. Und da gibt es halt auch noch diverse andere Geräte. Und man lernt auch Geräte zu verfluchen, weil die einfach wahnsinnig schwierig zu bedienen sind und teilweise auch einfach hakelig sind. Und an einigen Stellen überlegt man sich auch, was hat sich der Erfinder oder der Bauer dieses Systems dann eigentlich gedacht dabei. Aber zum Beispiel der TI-99 ist halt auch ein total schönes System, weil es einfach schön gemacht ist. Es ist quasi so sprichwörtlich der DeLorean unter den Retro-Computern. Mhm. Mit diesen Edelstahl quasi anmutenden Facetten am Gehäuse. Das ist einfach ein tolles System und der Sprachsynthesizer ist super schön. Da hätte ich aber jetzt tatsächlich kein Spiel zu empfehlen, weil ich mich mit dem System so auch noch nicht intensiv mit auseinandergesetzt habe. Aber es ist halt auch ein schönes Gerät. Ne? Ja, dann halten wir für dich mal Jaina Sisters fest und dann kann Timo ja mal abschließen. Also, bei mir ist es eindeutig der Commodore Amiga 500. So, und bei uns zu finden im letzten Raum mit den modernsten Geräten, also schon mit Maus und grafischer Benutzeroberfläche. Und mein Lieblingsspiel, beziehungsweise die Spielempfehlung für unsere Besucher wäre Bomberman oder Diner Blaster. Ist das gleiche Spiel, weil es eins der wenigen ist, die man zu viert spielen kann, gegeneinander. Und weil es einfach ist ein so gehässiges und so ein... Ach, weißt du, das bringt, es ist einfach eine Charakterfrage, wie man spielt. Es bringt einfach das Schönste in den Leuten raus. Und wir haben schon, ja, weiß nicht, Abende damit verbracht, auch im Team, auch ohne die Besucher, irgendwie nachdem alles fertig war, da vor der Kiste zu sitzen und Bomberman zu zocken. Das vermisse ich übrigens sehr. Das ist jetzt auch schon seit über einem Jahr nicht mehr gewesen. Also das ist definitiv eine starke Empfehlung. Das haben wir da auch ausliegen. Und das wird auch fester Bestandteil dieses Exponates bleiben. Wenn ich das mal anschließen darf, wir sind natürlich nicht untätig, wir sind ein-, zweimal die Woche, wir sind dann immer so maximal zwei Leute, aber das verläuft sich eben auf der Größe des Museums vor Ort und sortieren alle Exponattische durch. Also wir haben ja eine Auswahl an Spielen, Kassetten, Module, Disketten, was auch immer da ist. Und teilweise ist das jetzt im Laufe der Jahre so vollgemüllt, weil wir immer noch was dazugepackt haben und dann war da noch ein toller Titel und sowas. Wir haben aber festgestellt, dass es die Besucher erschlägt, wenn die eine Schublade aufziehen, dann sind da 20 Spiele drin und jedes bedient sich irgendwie anders oder lädt sich anders. Wenn man keine Ahnung von dem System hat, ist das blöd. Und daher machen wir uns jetzt gerade die Mühe und wählen für jedes Exponat, also wir haben ja ein paar und 20 da stehen, also allein die Computer, 3, 4 typische Spiele aus. Deswegen fand ich eure Frage gerade sehr, sehr, sehr passend. Weil genau der Gedankengang muss jetzt momentan auch bei uns stattfinden. So, was ist unser Lieblingsspiel? Was wollen wir auch, dass die Besucher sehen? Was ist so ein typisches Spiel für die Plattform? Was darf nicht fehlen? Und deswegen fand ich die Runde gerade super. Ja, das ist auch ein super Übergang jetzt genau. zu unserem Quiz. Genau. Da hat Christoph was vorbereitet. Wir haben da... Zu eurem was? Zu unserem Quiz. Oh je. Wir haben da mal was vorbereitet. Nein. Jetzt könnt ihr eure Expertise unter Beweis stellen. Ja, das habe ich. Ich mute mich mal. Ne? Nee, Timo bleibt da. Kamerakind bitte auch. Und Jens auch. Thomas, so ist es richtig. Jetzt sagen sie hier alle, sie haben Termine, aber ich zweifle an der Glaubwürdigkeit. Also, auf geht's. Das läuft so ab. Wir haben ein paar Sounds zusammengestellt von bekannten Videospielen. Leider nicht im Original, weil wir da rechtlich natürlich keinen Ärger bekommen wollen, sondern wir haben eine Remix-Version, die wir legal nutzen können. Und die spielen wir dann immer an. Und ihr dürft dann raten, aus welchem Spiel dieser Sound kommt. Keine Angst, die Fallhöhe ist jetzt nicht so hoch. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also, ich hatte nur einen richtig. Ja, also genau. Okay, seid ihr bereit? Ja, muss ja, ne? Nein, ja, muss. Ja. Also ich auch nicht, aber nützt ja nichts. Also dann auf geht's. Okay, hier kommt Sound Nummer 1. Okay, das ist wirklich einfach. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit zu antworten. Tetris in der NES-Version. Oh, sehr gut. Das ist der erste Punkt für das OCM. Tetris ist auf jeden Fall. Tetris ist auf jeden Fall. Jens, Thomas, jetzt seid ihr dran. Ich ja, also, ja, das hast du jetzt clever gemacht, Timo. Jens wollte nämlich eigentlich antworten, der wusste es nämlich auch. So, oh, das war aber jetzt so einfach. Ne? Ja, ja, aber das war auch der einzige, den ich richtig hatte. Okay, jetzt ziehen wir mal ein bisschen an. Jetzt kommt Sound Nummer 2. So, ja, habt ihr eine Idee? Oh, da war die Antwort schon. Was? Von wem? Was war die Antwort? Ja. Also ich sag ja, von mir. Vom Jens. Ja? Ja, Jens, was sagst du? Was ist deine... Gut, Pac-Man. Sollen wir einloggen? Pac-Man einloggen? Sehr gut. Pac-Man ist richtig. Ja, bitteschön. Okay, sehr gut. Auf zum dritten. Okay, ist ein bisschen mit Intro. Aber ich glaube, das könnt ihr schaffen. Das können wir auf alle Fälle schaffen. So, ich beende mal. Was meint ihr? Ja, eindeutig. Ja? So eindeutig, was ist es denn? Das ist aus Monkey Island. Ja, sehr gut. Secret of Monkey Island. Wow. 3 Versuche, 3 Treffer. Ich bin schwer beeindruckt. Jetzt müssen wir euch ja noch irgendwie in die Knie zwingen. Ne? Okay, Moment. Was sagt die Uhr? Haben wir noch einen? Ja, wir können noch ein Spieler fragen. Da losen wir ab. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Also ich hätte maximal noch 3. Okay, ich leg los. Achtung. So, jetzt habt ihr die Chance zu antworten. Da möchte ich jetzt mal antworten. Das ist Super Mario. Sehr gut. Uiuiui. Markus, du hast ganz schön abgelost mit einer richtigen Antwort. Ja, aber total. Ja, ja. Ich bin schwer beeindruckt. So, ich guck mal auf die Zeit. Ich würde mal sagen, wir machen noch eine Schlussrunde. Was wollt ihr noch unbedingt loswerden? So, haut raus. Kamerakind? Puh, gute Frage. Bessere Zeiten, aber das wünscht sich wahrscheinlich jeder. Also tatsächlich vermisse ich so ein bisschen das Computermuseum, sodass wir da auch mal wieder vor Ort auch gemeinsam tätig sein können. Also ich wünsche mir gemeinsame Teamabende wieder und da würde ich mich sehr drauf freuen. Wer macht weiter? Ich hau mal jetzt Jens raus. Jens? Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Hoffentlich können wir endlich mal wieder irgendwann Besucher empfangen, weil das macht doch mitunter eigentlich auch den großen Spaß an diesem Museum aus, dass man Leute begrüßen kann, die entweder sagen, oh, guck mal, da war ich ja vor 20 Jahren, habe damit die Nichte durchgemacht. Oder auch eben auf der anderen Seite, zum Beispiel die Jüngeren, die die Geräte überhaupt nicht kennen und sie sich dann denken, wie kann das denn überhaupt funktionieren, wenn man da drauf tippt, da passiert ja gar nichts und so. Das macht auf jeden Fall Spaß. Also das vermisse ich auch schon sehr die ganze letzte Zeit. Ansonsten, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn es dann wieder geht, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr aktive Mitglieder kriegen würden. Das heißt, also wir haben ja schon viele Mitglieder und sind auch ein paar aktiv, aber wir könnten da immer wieder auch noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Also das wäre auch schön, ja, wenn das vielleicht der Podcast dazu beitragen könnte, dass mal ein oder zwei neue aktive Mitglieder dazu kämen, fände ich schön. Okay, Timo. Nur anschließen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir wieder aufmachen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, Lust habt und euch nicht von dem Wort Museum abschrecken lässt, Lust habt, zu uns zu kommen. Reguläre Öffnungszeiten sind, wie jetzt auch bei den Streams, immer dienstagsabends. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Das heißt, wir haben gar nicht so ein Tags, wir sind gar kein tagsüber Museum, sondern dadurch, dass es ein Verein ist und wir das nur in unserer Freizeit machen, haben wir immer nur dienstagsabends geöffnet. Das könnt ihr auf unserer Homepage sehen. Und solange wir noch nicht geöffnet haben, würde ich mich natürlich über mehr Zuspruch bei unseren sozialen Medien freuen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter, wir sind bei Facebook zu finden. Und naja, wenn ihr Lust habt, guckt euch die bereits aufgenommenen Streams an. Dann kriegt ihr auch mal Gesichter zu den Stimmen. Oder seid dabei, wenn wir nächste Woche, das wäre dann, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast lanciert. Ja, das wird ein bisschen dauern. Wieder streamen, aber das geht ja, ich kann ja immer sagen, nächste Woche, das passt dann ja, das egal passt wann immer, ihr das ist immer super, ja. Seid dabei, bringt euch ein, dass unser Museum lebt nur dadurch, dass Leute zu uns kommen und auch Leute Lust haben, von sich aus irgendwie was einzubringen, mitzubringen, zu sagen, oh, da hatte ich mal oder ich kenne jemanden, der kennt sich damit aus oder was kann ich denn hier machen, wo ist Hilfe da? Also wir sind ein ganz, ganz lebendiger Verein, kein Closed Shop und ich würde mich wirklich freuen, dass es wieder richtig durchstartet, wenn es durchstartet. Jo, danke dafür, Christoph. Deine letzte... Meine letzten Worte waren... Deine letzten Worte? Vielen Dank und auf Wiedersehen. Nein, ja, nee, hat mir Spaß gemacht, das heute hier mit euch aufzunehmen. Danke, dass ihr bereit wart, dann doch noch bei dem kleinen Quiz mitzumachen. Hat mir Spaß bereitet und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Ja, ich bin ja auch noch dran und ich bin schon ganz gespannt. Wenn ihr wieder aufmacht, dann komme ich auch mal rum und ich bin schwer beeindruckt. Ich habe mir ja schon alles dann online angeguckt und ich raste, glaube ich, aus, wenn ich die ganzen alten Geschichten sehe. Ich bin dabei, ne? Okay, in diesem Sinne sage ich mal an alle tschüss, ja, und an die Zuhörer, ja, tschüss, ne? Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ciao und danke.